Wenn solche Dinge zusammenkommen, wenn also Eltern oder andere Bezugspersonen einem Kind soziales und kulturelles Kapital mitgeben und Menschen mit ökonomischem und sozialem Kapital großzügig sind, dann passiert das Unerwartete, nämlich der Aufstieg. Aber obwohl er vorgeblich das Ziel politischer Maßnahmen und Investitionen ist, obwohl er zumindest das ist, was alle predigen und fördern wollen, empfinden wir den Aufstieg nicht als die normale Folge eines Systems, das ihn ermöglichen soll. Der Aufsteiger ist immer noch eine Überraschung, eine Ausnahme von der Regel. Er wird als Mensch mit besonderen Fähigkeiten gesehen, als Genie, die Außergewöhnlichkeit seiner Geschichte wird unterstrichen. Die Leute finden es toll, wenn jemand aus dem Stamm der mehr oder weniger edlen Wilden, also der Leute, die von Vera Entwehen für ein paar hundert Euro vor die Kamera gehievt werden, tatsächlich zwei klare Sätze hintereinander bringt. Das Genie wird gefeiert, sein Schicksal wird dennoch als grotesker Sonderfall markiert. So arm, so elend aufgewachsen und trotzdem so klug, das ekelt viele Leute fast an. Es macht sie neidisch. Sie mögen es sogar ungerecht finden, dass jemand mit so schlechten Voraussetzungen das Leben besser gemeistert hat als sie. Gleichzeitig ist es rührend. Und damit dieser Gefühlsmix nicht zu sehr überfordert, müssen wir das Genie überhöhen, als absolute Ausnahme begreifen. Und das Genie wird sich vermutlich zunächst wohlfühlen in dieser Rolle, weil es ein positives Ausgeschlossensein ist, im Gegensatz zum negativen Ausgeschlossensein, das er zuvor erlebt hat.